Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von nicht noch ein Marvel Podcast. Und willkommen zum, eigentlich könnte man sagen, zum letzten Marvel Podcast, könnte man fast sagen. Weil danach, ja, danach wird es irgendwie nicht. Gibt es einen harten bergab. Knick nach unten, ja. Gibt es einen harten Knick nach unten, ja. Wir reden heute über den zweiten neuen Spider-Man, und zwar Spider-Man Far From Home. Erinnert ihr euch noch, wann ihr gesehen habt? Ich glaube, Markus, wir beide haben im Kino geguckt. Ich hab damals auch im Kino geguckt, ja. Ja. Das offizielle Ende der Infinity-Saga. Der Epilog quasi. Ja. Nee, stimmt, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Weil das war der Zeitpunkt, wo Spider-Man hieß, ja, Spider-Man kommt nicht mehr zurück ins MCU. Ja, Sony holt ihn sich zurück. Und alle so, fuck. War das jetzt mit dem Film? Ja, der Film geht jetzt nicht. Ja gut, okay, dann brauche ich nicht gucken. Ich habe ihn erst geschaut, als er auf Blu-ray raus war. Als es dann auch wieder hieß, er ist dann wieder da. Er ist doch noch im MCU drin. Weil er eine Verhandlungstaktik von Sony, um ein paar Euronen mehr am Marketingzeug mitzubekommen. Dolloronen, ja. Wo Markus gesagt hat, schau den an, der ist gut. Ich so, nein, es bringt mir da nichts mehr. Er hat auch gesagt, schau den an, du Depp. Ich so, nein. Der ist gut. Und dann habe ich ihn sehr später gesehen gehabt. Stimmt, das weiß ich noch. Das war ja richtig krass, wo urplötzlich hieß es, hey, wir haben Spider-Man zurück. Ja, Sony nimmt ihn zurück. What? Sony möchte ihn gerne in ihren Schrottfilm benutzen. Nein, bitte nicht. Stop it. Hört auf. Wir wollen Obwohl die Sinister ich mir Six trotzdem haben. Relativ Nein. sicher bin, dass die Filme ein Hauch besser gewesen wären, wenn Spider-Man hätte auftauchen dürfen. Ich glaube, wenn Tom Holland auch gesagt hätte, ich glaube, Tom Holland hätte selbst zu dem Skript gesagt, Leute, das ist scheiße, was ihr hier schreibt. Ja, ja. Das ist kacke. Aber ich sag ja nicht, das wäre Meisterwerke geworden, aber es wäre ein Hauch besser gewesen, wenn Spider-Man hätte auch auftauchen dürfen. Ich meine, Morbius war super, der war absolute Scheiße, aber Gott war der gut. Alter, der war so beschissen, aber war der gut. Aber wir hätten wenigstens Besseres gekriegt als Madame Web, das stand auch wieder. Ja gut, kann man nichts machen. Oder halt wie Kraven, der Hunter. Kraven, schaut euch auf gar keinen Fall Kraven an. Der ist nicht mal schlecht gut, der ist einfach nur schlecht. Das ist ja eigentlich nur ein Softporn, wo du die ganze Zeit Aaron Tyler Johnsons Muskeln anschaust. Ja, das ist alles. Es ist schlimm, absolut. Aber wir reden heute über Spider-Man Far From Home. Regie führte wie immer John Watts, der für die ganzen neuen Spider-Man-Teile verantwortlich ist. Schauspieler wie immer Tom Holland, Jacob Borton, Zendaya, Marisa Tomei, Samuel Jackson, Kobe Smulders, John Favreau. Neu dabei ist Jake Gyllenhaal als Mysterio. Natürlich selbstverständlich bekannt aus Donnie Darko, The Day After Tomorrow, Jarhead und Brokeback Mountain. Und auch bekannter ist die Agony Rice, die Betty Brand gespielt hat. Die Blonde gespielt hat. Die ist aus The Nice Guys. Ich mochte The Nice Guys. Kennt ihr den? Markus wollte, und ich kennen den. Markus kennt ich den. Immer, den wollte ich immer gucken, aber ich kam nie dazu. Kann Markus den kennt den. Ja, weil ich habe ihn damals gezwungen, ihn seine Frau, gesagt, wir gucken dich jetzt im Kino, der sieht gut aus. Und wir hatten voll Spaß. Das ist doch der mit Russell Crowe und Ryan Gosling, glaube ich, gell? Ja, der ist super. Schau dir den an, der ist richtig gut. Yes, sir. Mysterio kommt erstmals vor 1964 in Amazing Spider-Man. Weil Mysterio ist das Gute, das Witzige, als damals der Trailer rauskam und du hast wirklich die Leute gesehen, die noch nie was von Spider-Man gesehen haben und die Leute gesehen, die Spider-Man kennen. Die eine Hälfte Reaktion, das ist Mysterio. Die eine Hälfte, die keine Ahnung von Spider-Man hört, oh, der sieht ja cool aus. Die andere Hälfte, also ich, oh fuck. Ja. Streng genommen einer der dämlichsten Feinde, die Spider-Man hat. Ja, absolut. Zumindest in den Comics. In den Comics ist das so, der Kerl ist einfach nur ein Special-Effect-Guru. Ein richtig, richtig guter Special-Effect-Guru, der mit Tricks und so weiter arbeitet, was übrigens auch sehr schön dargestellt wird in Spider-Man 2, in dem neuen Game, wo du diese Mysterio-Challenges hast, wo du tatsächlich in Räume reinkommst, die im Prinzip aufgebaut sind wie so Holodecks, kannst du sagen. Und ja, der arbeitet halt mit. Scheiße. Ja, das schon. Aber der arbeitet halt mit sehr viel Tricktechnik und so weiter. Der Typ ist ein absolut begnadeter Tricktechniker, aber auch gleichzeitig ein absoluter Vollidiot. Das ist super. Er ist halt nicht intelligent. Er ist absolut nicht intelligent, nein. Er ist einfach nur ein selbstverliebter Tricktechniker, was halt cool ist, weil dadurch dadurch legt er halt Spider-Man öfters rein, weil er ihn so täuschen kann. Es ist cool, dass es eben, der Typ hat doch keine Superkräfte, er ist einfach ein ganz normaler Kerl. Und das ist das Coole, dass es auch... Das war jetzt hier im Film ja auch gut umgesetzt, fand ich. Ja, und haben sie auch, ja. Irgendwie geschafft, dass er cool ist. Ja, das ist also Jack Gyllenhaal. Ja, es ist, ja, ich meine, das ist so, sagen wir mal, 70% Jack Gyllenhaal, aber auch, weil es gut umgesetzt ist an sich. Ich meine, du brauchst immer den richtigen Schauspieler. Iron Man hätte ohne RDJ auch nicht funktioniert, aber es ist... Das wäre mit Tom Cruise so weird gewesen, irgendwie. Ja, vor allem... Iron Man mit Tom Cruise geht nicht. Es wäre so weird gewesen. Dafür ist Tom Cruise zu allglatt, du brauchst die Ecken und Kanten. Der wäre dann am Ende selber ins All geflogen und hätte dann das Ding gedacht. Ich gehe selber ins All, ich war noch in der Robotschraubstation, ich mach das schon. Tom? Bist du nicht sicher? Ja, ich krieg das hin. So, okay. Auf jeden Fall, sehr gut. Also Jack Gyllenhaal, das hat er sehr gut gemacht als das Mysterio, finde ich. Haben sie auch sehr gut umgesetzt. Aber wie gesagt, Mysterio ist halt einer der absurdesten Bösewichte von Spider-Man, finde ich. Okay. Wir starten den Film direkt mit Action Hill und Fury kommen in Mexiko an. Und hier ist direkt, nachdem wir natürlich den großartigen Marvel-Film gesehen haben, ist direkt der erste Hint, dass da irgendwas nicht stimmt, weil Hill nennt Fury nämlich nicht Fury, sondern Nick. Das ist mir tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen. Ich so, Moment mal. Hier stimmt was nicht. Habe ich gar nicht bewusst darauf geachtet. Ja, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe extra nochmal zurückgeschmissen. Hatte den gerade Nick genannt? Hey, Nick, das ist... Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, gut. Erfahren wir ja später dann. Oh, hi, Mysterio. Wo er sagt, oh, ihr müsst nicht, also was es hier geht, wisst ihr euch. So, okay, gut, das fühlte sich so ein bisschen an wie so typische, das war wirklich so typisch Saturday Morning Cartoon. Ja, ja. So Spider-Man-mäßig. Hm. Hey, hier ist jemand, hier passiert irgendwas, das fand ich ganz geil umgesetzt. Und die absolut schlechte, random Steinmonster appears. Ja. Richtig, ja. Die absolut schlechte PowerPoint-Präsentation über die toten Avengers unterlegt mit Celine Dion. Ist absolut fantastisch. Nee, vor allem, dass jedes Bild schlechter eingescannt ist als das andere. Es war ganz großartig. Es war so gut. Teilweise von einem Zeitungsartikel rausgecroppt. Es ist so gut. So wie ein Schüler das halt einfach machen würde. Ja, es ist so geil. Ja, es ist so gut geworden. Einfach nur. Ja, ich fand das auch. Was hast du gesagt zu Markus? Zu dieser Zeitungsszene am Anfang. Ja, zu dieser PowerPoint-Präsentation dieser Schüler, Schüler vom Schülerfernsehen, so. Ja. Schülerfernsehen. Ich fand die Schülernachricht insgesamt so richtig. Es sind so, ja, der eine hat keinen Bock drauf und die andere, du merkst, die will Journalistin werden. Ja. Und so fühlt sich's an, als wärst du auf einer American High School und die haben ihre Berufung schon gefunden. Weil er sitzt da, yo, ist halt voll traurig so, was für eine Scheiße, echt. Doch keine Schimpfworte. Er will hier einfach Influencer werden. Das war so geil. Nur sehr schön, wie sie es ganz kurz erklärt haben, dass die Leute zurückgekommen sind. Wie gesagt, ich will immer noch eine Serie über das, was da los ist. Ich mag dieses Video, wo sie zurückgeblippt sind mitten im Basketballspiel. Ja. Was? Das sind halt 5 Jahre vergangen. Wie das sagst, mein kleiner, wie du sagst, mein großer Bruder ist jetzt mein kleiner Bruder. Weird. So ist das, wenn du geflippt wirst. Es hat halt alles durcheinander geschmissen. Du musst dir mal die ganzen Konsequenzen da vorstellen, wenn urplötzlich die Hälfte der Leute, die alle weg sind, urplötzlich wieder da sind. Das wird ja ganz kurz angesprochen bei den Dings, was Pete und was MJ haben. Das finde ich ganz, ganz krass. Peter und May haben. Wo sie sich für die Obdachlosen einsetzt, die beim Blip ihre Wohnung Raum verloren haben und so weiter. Das finde ich cool. Im Prinzip ist da ganz kurz der Shelter angesprochen worden, den sie ja gegründet hatte, der auch in den zwei Spider-Man-Games vorkam, der auch wie hieß es? Dick Feast. Das ist eigentlich auch die Organisation, die eigentlich auch, die kam auch in mehreren Comics schon vor. Peter hat einen Plan für MJ, das ist so dieses typische, ich habe einen Plan, wie ich die Person, die ich gern habe, ihr am liebsten sage, dass ich sie gern habe. Und der Plan wird auf jeden Fall funktionieren. Nee. Aber sowas von. Und sein bester Kumpel, nein, wir sind Jugendliche in Europa, weil die europäischen Frauen lieben Amerikaner. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, das war einer der Sprüche, die heutzutage bestimmt so oder so ähnlich an einer amerikanischen Highschool stattfinden könnte. Ich glaube sogar, dass du das einem amerikanischen Publikum zeigst, dass sie da gar nicht lachen. Nee. Die Amerikaner werden felsenfest davon überzeugt, dass eine Europäerin kann nichts Besseres passieren, als ein Amerikaner zu begegnen. Richtig. Ja, ich glaube, die meisten Amerikaner sind fest der Überzeugung, dass sie außerhalb der Welt geliebt werden. Nein. Sie sind fest der Meinung, dass sie das Nonplusultra des Planeten Erde sind. Ja. Ja, aber nein, aber nein. wie gesagt, ich finde Tante viel zu jung, May. Setzt sich für Obdachlose ein, die durch den Blip ihre Wohnraum verloren haben. Finde ich eine coole Idee. Ja, sie haben wieder aufgegeben, sie älter aussehen zu lassen. Ja, ja. Ist ja, shit, sie ist hot. Was soll man tun? Ja, egal. Ja, also völlig unnötig enge Jeans an. sie darf gern hot sein, also da habe ich ja nichts dagegen, aber ein bisschen älter Tilf. Hätte sie schon wirken dürfen. Sie ist eine Tilf, habe ich geschrieben. Tilf. ist halt echt unverschämt hot, die Frau in dem Alter. Aber ist halt, sieht halt super aus. Wie gesagt, ich hätte gern, wie erwähnt, ich hätte schon gerne eine Serie gehabt über Leute, die aus dem Blip wieder auftauchen. Das sind kleine Kurzfilme, so Marvel-Shots und so. Das wäre cool gewesen. Das wäre cool gewesen, ja. Ja. Happy Flirting. Aber so richtig schlecht. Das war furchtbar. Ist das ein neues Kleid? Ist das ein neuer Bart? Wie Peter sie beide anguckt. Er guckt sie an. Ja, das ist mein Blipbart, den habe ich im Blip bewachsen lassen. Mein Blipbart. Mein Blipbart. So, Mann. You do not ghost Nick Fury. Ja, ja, klick weg. Ich hab ja keine Zeit. Das ist der geilste Spruch gewesen danach. Erst will er Happy eine Predigt halten, weil er mit May geflirtet hat, und dann niemand ghostet Nick Fury. Wenn ich Fury angegriffen, ich habe keinen Bock mit dem zu telefonieren. Das ist so geil. Hast du gerade Nick Fury weggedrückt? Ja. You don't ghost Nick Fury. Ja, viel geiler finde ich Happys Motivation. Wenn du nicht mit ihm redest, muss ich mit ihm telefonieren. Und ich will nicht mit ihm telefonieren. Ja, ja. Es ist nicht, weil ihm wichtig ist, was die Fury will, sondern weil er nicht mit ihm reden will. Ja, genau. Das ist so geil. Und dann ruft er ihn direkt an. Nein, nein, er ghostet sie nicht. Nein, nein, er ghostet sie nicht. Nein, nein. Ghost, er will jetzt mal. Das ist so gut gewesen. Peter Tingle oder auch Bananen sind seine Schwächen. Davor kommt noch ganz kurz diese Szene, wo er interviewt wird. Und dann, hier, bist du der neue Anführer der Avenger? Bist du der neue Tony Stark? Alle sagen, du bist der neue Tony Stark, wo ihn schwindelig wird und er erstmal abhauen muss. Ja, wo ich mir denke, so, er macht es genau wie Tony und kriegt erstmal eine Panikattacke. Ja, das ist so, dass er es nicht verkraftet, dieser Druck, der jetzt auf ihn lastet. Ist aber den kompletten Film über ist es so. Das wird auch die ganze Zeit angedeutet. Aber auch auf die richtige Art. Dass halt alle wie selbstverständlich sagen, natürlich bist du sein Nachfolger, er hat dich doch dafür auserkoren. Dass es ein 16-jähriger Junge ist, interessiert die aber nicht. Ja, nicht nur das, es ist ja auch so gemacht, wir haben ja, das ist ja nach dem Endgame-Film produziert wurden und nachdem, da waren noch die ganzen Fans. Alles klar, der wird jetzt der neue Iron Man. Iron Spider-Man. Wir freuen uns schon drauf, das ist auf jeden Fall beschlossen. Wir als Fans sagen, das wird so. Nein, die haben ganz andere Pläne mit dem Kerl. Und das ist sozusagen genau eine Anspielung darauf. So ist aber die Welt auch, und es zeigt wieder mal, das, was wir in den letzten Teilen schon mal gesagt haben, wie sehr Peter als der indirekte Sohn von Tony gesehen wird. Weil genau das würde passieren, wenn dein erfolgreicher Dad draufgeht. Was ist das, was von dir als Sohnemann erwartet wird? Ja, du gehst bestimmt in die Fußstapfen von ihm, oder? Und wirst mindestens genauso erfolgreich. Ja, das ist aber auch Tony selber schuld, weil er ihn ja die ganze Zeit als sein Protégé vorgestellt hat. Das stimmt. Das stimmt aber auch, das hat er wirklich gemacht, ja. Und dann kommt aber die Peter-Regung Banane, die du gerade ansprechen wolltest. Ja, also Peter-Tingle oder auch Bananen sind seine Schwäche. Nee, in Deutschen haben sie es ja Peter-Regung genannt. Ja, ja, ja, aber ich würde so, I call it Peter-Tingle. Don't call it that, please. Und dann nennt er später selber so, es ist super. Ja. Teenage-Drama am Flugzeug und Plan wird sabotiert durch Ned. Ja. Gott, das war ein bisschen schwer mit anzusehen, aber das ist halt. Darf ich mal kurz anmerken, dass der Lehrer mit der Brille der heimliche Star des Films ist? Ja, Mann. Der heillos überfordert mit der ganzen Situation ist, aber mit bestem Wissen und Gewissen sein Bestes gibt, auch wenn alles schief läuft. Ich finde den Kerl super. Ist so, der hat es nicht verdient, dass da alles so schief läuft. Es ist so, er gibt sich so viel Mühe, er hat so viel Herzblut, der will wirklich Lehrer sein, aber er ist völlig überfordert mit allem. Ich mag den Kerl. Ich auch. Ich finde auch seinen Kollegen, finde ich so wie diese sarkastische, ich hab's euch immer gesagt. Ja, zieh mich damit nicht rein, Alter, ja? Zieh mich damit nicht rein, ist mir egal. Es ist so, ja, das war schon hart mit anzusehen. Die ganze Flugzeugszene ist so, also, ja, aber alles ist halt unangenehm dran. Alles ist unangenehm dran. Ein Fremdschämklotz nach dem anderen. Ja, ja. Vor allem, wie nett halt dann halt neben der Blonden sitzt und dann sein Videospiel spielt. Ja. Dieses voll schlechte Mortal Kombat-Ding oder was immer das ist. Es sollte wahrscheinlich irgendein Rollenspiel sein, weil er da am Ende, glaube ich, irgendwie Erfahrungspunkte bekommt. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall merkt sie halt nur seine Leidenschaft und guckt ihn an und guckt dann wieder weg. Du denkst so, oh. Ich liebe das, wie die dann beide zusammenkommen. Ich so, was ist mit den Europäern passiert? Peter, ich bin erwachsen geworden. Im Flugzeug! es ist so großartig. Es ist typisch. Es ist ja. So typisch. Wenn dein bester Freund urplötzlich eine Freundin hat, aus in derselben Klasse. Es ist so typisch. Ja, das ist 100%. So dieses, ja, das in Amerika, das war noch ein Junge. Aber dieser ja, genau. Oh. Der jetzt hier gelandet ist, der ist ein Mann. Er ist ein Mann. Ich denke so, bist du nicht? Nein, der einzige Mann so im Flugzeug ist der zweite Lehrer. Ja. Der einfach pennt. Ja. Das machen Erwachsene. Ja, kann ich die dritte Schicht nehmen? Ich habe die Schlaftablette schon genommen. Es ist so gut. Und dann natürlich Spider-Man typisch. Es geht sofort Peter darf. Ja. Peter darf keine gute Zeit haben und natürlich greift ein Wassergolem an. Warum soll Peter auch eine gute Zeit haben? Richtig. Aber das war auch so, erst haben wir dieses typische Klassenfahrt-Footage. Hey, wir sind in Venedig. Wir haben viel zu viel Geld ausgegeben, dass wir in Venedig sind. Jetzt lassen wir die Leute auch ein bisschen rumlaufen. Ist okay. Dann sind sie halt unterwegs. Siehst du ein bisschen typisches Klassenfahrt-Footage. Ist ganz nett und so weiter. Und Peter kauft dieses Medaillon was er für sie haben wollte. Und fand ich ganz cool, fand ich ganz nett. Und dann greift natürlich ein Wassergolem an. Aber keine Angst, ein, Achtung, mysteriöser Held als er ist. Ja, für den Job. Für den Job bin ich sehr stolz. Bin ich sehr stolz auf den Job. Der Held, der nichts im Schilde führt, der nur das Gute im Sinn hat und niemals auf die Idee kommen würde, zu lügen, zu betrügen oder irgendwas Böses anzustellen. Der auch nur rein zufällig so die gleiche Haartolle wie Tony Stark hat, ja. Nur rein zufällig natürlich. Ja, ja, es ist schlimm. Aber keine Angst, Peter kommt ihm zur Hilfe und kriegt eins auf die Glocke. Der Joke ist noch viel schlimmer. Weil er gegen die Glocke geschleudert wird. Ah. Nee, ich mag auch, wie er so, hey, kann ich dir helfen? Ich bin voll stark und klebrig. Ich bin stark und klebrig. And very sticky. Das, wenn du als Teenager sagst, dann hast du eigentlich schon verschissen. Ja, aber sehr richtig. Very strong and very sticky. Das ist so gut. Ich habe den Film ja mit meiner Freundin geguckt, dass das mit der Glocke kam. Erst einmal bong und dann steht er auf bong und dann noch einmal. Und ich so, jeder andere Mensch wäre jetzt tot. Da merkst du eigentlich erst, wie robust sein Körper ist. Ja. Weil so oft, wie der Typ auch runterfällt, der müsste eigentlich da schon mausetot sein, wenn sein Körper als Spider-Man nicht so stark und widerstandsfähig wäre. Mein Gedanke ging automatisch zu Venom. Ich dachte mir so, ein Glück, der Parasit von ihm ist damit weg. Ja. Automatisch. Ah, oh, es war echt gut. Ja. Happy Flirting, nochmal. Also ich muss tatsächlich sagen, eins noch, vor der Glockenszene, ich fand halt diesen Lehrer-Twist schon wieder geil. Du hast halt da diesen unrealistischen Lehrer, so wie Lehrer niemals wären. Und dann hast du einfach den klassischen Lehrer. Warst du nicht auf der Website? Warum ist das? Ja, ja. Es ist alles deine Schuld. Nicht, dass ich genauso viel damit beitragen müsste. Ich bin nur Aufsichtsperson. Ja, ja. Du hast immer den einen, der versucht, alle Regeln einzuhalten, und der andere, der eigentlich keinen Bock hat, da zu sein. Ganz genau. Ich finde es auch, dann nimm auch die geile Szene mit Flash, der Spider-Man-Fan ist. Ach ja, Spider-Man. Ah, der hat ihm geholfen. Fick dich, Peter. So. Es ist so, ja, was ist das mit dir und Spider-Man? Ja, er ist der Held. Er sorgt dafür, dass ich versuche, ein besserer Mensch zu sein. Was ist los, Loser? Was ist los, Loser? Das Flash ist ja, er wird später in den Comics, wird er Agent Venom. Nachdem Venom mit Eddie Brock ist dann, glaube ich, tot, soweit ich noch weiß. Und er wird dann, einer dieser Symbionten wird dann gefangen genommen. Und ich glaube, es ist sogar Venom. Und Venom kommt dann mit dem Kerl in Berührung, also mit Flash in Berührung, und er wird dann intensiv so eine Art Geheimagent. Das Problem ist, das funktioniert nicht ohne Peter. Das funktioniert einfach nicht ohne Peter. Es funktioniert nicht, weil der wird ja angetrieben von Hass so ein bisschen und von Neid und so weiter und ist halt nun mal, Flash Thompson ist halt, naja, eigentlich ein Arsch. Und eigentlich ist auch das, was auch dem Venom-Filmen von Sony gefehlt hat. Es hat einfach Spider-Man gefehlt. Ja, ja, richtig. Und das Problem ist, die wollen den angeblich einen Agent-Venom-Film machen, wo ich sage, er funktioniert nicht ohne Spider-Man. Es geht nicht. Ja, sie versuchen Flash nicht. Ja so nach und nach so ein bisschen aufzubauen, ihn so ein bisschen Hintergrund zu geben. Aber ja, aber ganz klein wenig aber nur. Ja, ja, nur so am Rande. Nur so ganz am Rande, ja. Fury liegt nett schlafen, finde ich auch gut. Jetzt kommt der Grund, warum man Fury nicht ghostet. Ja. Sonst sitzt du mit einer Knarre in deinem Zimmer. Die Fury wird unterbrochen, Szene ist so lustig, aber viel zu lang. Ja, es ist ein Klopper zu viel. Ein Klopper zu viel, ja, absolut. Wenn noch mal auf die hier reinkommen. Ich dachte mir einfach, ja. Fury, warum hast du nicht einfach abgedrückt? Also, jeden Einzelnen, jeder, der reinkam. Ja, dann türmen die sich irgendwann in der Tür und da kommt schon keiner mehr. Die Max halt einfach, wie er nett mitten im Satz unterbricht. So, du bist schwer zu erreichen, Spider-Man. You don't ghost me. So, er mit der Zampe ist im Mund. Oh, oh. Stop ghosting me. Ich bin ein verdammter Stalker. Mich wirst du nicht los. Peter bekommt die Gläser und lernt Mysterio aka Quentin Beck kennen. Und das Multiversum wird erwähnt, wo alle so damals aufkommen. Was ist das? Oh, der kommt aus einem anderen Universum. Und dann, am Anfang wussten wir ja nicht, dass es einfach alles nur Tricktechnik ist. Wo wir so, wir machen das Multiversum. Oh, voll geil. Hätten ja, sie haben aber indirekt gleich der Erde dann eine Nummer zugeordnet. Ja, das ist sogar die echte Nummer. Ja, das ist die echte Nummer, ja. Ja, und wie enttäuscht bin ich in dem Film dann irgendwann gewesen. Ich habe sofort von etlichen Spideys geträumt. Ja. Du musst halt Into the Spider-Verse gucken, ja. Oh Gott, der ist so gut. Oh, die sind beide so gut. Ja, der dritte wird ja immer weiter aufgeschoben. Ich glaube, der kommt bald nicht mehr. 27 jetzt. Leider. Ja, ja. So, so schade. Thor... Ich finde sogar der Satz, Thor wird in Physik... Erst dachte ich auch, es sei nicht real, aber Thor wird jetzt in Physik besprochen. So, das ist interessant, ehrlich gesagt. Dass Thor eine Abhandlung in Physik ist, finde ich geil. Ja, ja, mit seinen Blitzkräften und allem, ja, ja. Und dem Bifrost. Du musst halt auch überdenken, in einer Welt, die einfach nur ganz normal abläuft, so wie halt unsere langweilige Welt gerade im Moment, naja, relativ zumindest, Und plötzlich so Superhelden und Aliens auftauchen, das schmeißt alles über den Haufen. Du musst halt wirklich, Geschichtsbücher werden neu geschrieben, Physikbücher müssen neu geschrieben werden, Mathematik muss komplett neu umgesetzt werden. Das wäre der Wahnsinn. Das täte alles ins Chaos stürzen eigentlich. Das ist krass, dass die das Ganze so gut bewältigen, ehrlich gesagt. Oder die hatten auch im Blip ein paar Jahre Zeit. Ja, dann ist der Blip passiert und so weiter, dann denkst du also, Well, fuck. Und dann, ja, Multiversen und Peter nerdet dann mal richtig ab. Ja, aber was ist da damit? Und hier, und die Quanten, und was passiert denn dann? Oh, das ist so spannend. Und Maria und Fury gucken nur an. Entschuldigung, ja, aber ich finde das so spannend. Ja. Oh, ich kann leider nicht helfen. Dann sagt Quentin Beck den schönen Satz, entschuldige dich nicht dafür, der klugste Mann im Raum zu sein. Richtig, ja. Du, da merkst du wirklich, also erstens, Quentin Beck ist ein guter Schauspieler. Zweitens, Jack Gyllenhaal ist einfach eine coole Sau. Ich mag Jack Gyllenhaal. Ja, es ist, da gebe ich dir auch recht. Es ist, ohne ihn hätte die Figur nicht so gut funktioniert. Nee, oder ich sage ja sonst immer so gerne gemacht. In der Rolle verschwendet, aber er ist in der Rolle voll aufgegangen und es hat nur dank ihm so gut funktioniert. Du merkst doch wirklich, dass er Spaß hat an der Rolle. Aber es ist Jack Gyllenhaal, den kannst du eine Kackrolle geben, der damit fand. Ja, der gibt halt immer 110%. Ja. Der hat auch richtig gute Filme gedreht. Ich finde es so geil, wo Peter sagt, ich kann nicht helfen. Und Fury guckt dir dann, Bitch, please, you've been to space. Ja, aber das war ein Unfall. Das ist super. Wo ist Thor? Nicht erreichbar. Captain Marvel, erwähne nicht diesen Namen. Ja, genau. So wirklich frei Thor nach dem nicht Motto, da. So frei nach dem Motto, wir reden nicht mehr über Captain Marvel. Die ist weg. Hau ab. Ja, richtig. Thor nicht da, Dr. Strange auch nicht da. Captain Marvel darf nicht erwähnt werden. Finde ich gut. Captain Marvel würde alles viel zu schnell beenden. Ja, genau. Wo ist Captain Marvel? Wo ist Captain Marvel? Ist der Film vorbei? Oh. Es wäre die ehrlichste Aussage. Ja, eigentlich schon. Nein, ja, aber ich kann nicht, weil es würde auffallen, wenn ich nicht da wäre und wenn sie meinen Anzug sehen würden. Ja, okay. Ja, und weil. Was? Ja, ich habe einen Fall. Ja, genau. Ich habe einen Fall auf irgendeinem Planeten ganz, ganz, ganz weit weg von hier. Nein, ich muss zum Friseur am anderen Ende des Universums. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ah. Dimitri sollte eine Gehaltserhöhung kriegen. Ich liebe Dimitri. Dimitri ist der beste Charakter. Das ist der beste Dimitri. Nebencharakter. Das ist Dimitri, der unfreundlich guckendste Dude der Welt. Vor allem, er sieht auch aus wie ein Dimitri. So. Ja, er sieht wirklich aus wie ein Dimitri. Ich finde Dimitri super, der sollte wirklich die Gehaltserhöhung kriegen. Mit Dimitri steht, er steht einfach nur da. Er ist jetzt dann der Busfahrer und so. Ich finde es so geil. Ich bin froh, dass ich Fury das ausreden konnte und wir nicht nach Prag fahren, sondern nach Paris. Wir wurden upgegradet und fahren jetzt nach Prag. Ah, Peter testet die Brille, aka Edith. Was ich so schön finde, es steht für, auf Deutsch steht es für ewig da, ihr toter Held. Hm. Und auf Englisch heißt es even that I'm the hero. Ja, wie willst du das im Deutschen sonst umformulieren? Es muss ja trotzdem Edith ergeben. Ja, meine Frage ist, wann hat er die Brille entwickelt? Und wann hat er die sarkastische Version davon entwickelt? Kurz bevor er gesagt hat, alles klar, ich fahre jetzt Blickens ins All, ich gehe eh drauf. Oder einfach nur im Notfall. Der kann in einer Nacht ein Zeitraum-Navigationssystem bauen. Der kann auch kurz so eine intelligente Brille bauen. Auch wieder wahr, ja. Ja, aber er wusste ja noch nicht, dass er da ist. Vielleicht hat er es schon vorher gebaut. Wir werden es ja sehen, keine Ahnung. Wir werden es nie herausfinden. Ich glaube auch, dass die Brille nie wieder Erwähnung finden wird. Die ist einfach nur ein Gadget. Das ist so ein Knight Rider Gadget. Naja, das war nur für das Anfang notwendig. Ja, das ist so das Gadget der Woche. Stimmt, in Knight Rider, ja. Oder weil sie diese Brille einmal in diesem Film brauchen, also heb sie gut auf. Ja, oder ein ESO-Artefakt bei Assassin's Creed. Ja, genau, richtig, ja. Oder die liegt bei irgendjemandem im. Die liegt bestimmt in Happys Büro jetzt oder so, keine Ahnung. Ja. Das kann sein. Hätten wir bei Deadpool mal aufpassen müssen, ob die da nicht irgendwo rumliegt. Alter, da sind so viele Dinge im Hintergrund, what the hell? die Gasthaus Random Woman will, dass sich Peter auszieht und alles. Zieh dich aus, der erste Satz. Szene ist. Vor allem er kommt ich rein, sagt hasse Hallo. Diese Szene. Vor allem er kommt rein, sagt Hallo. Und sieh nur, zieh dich aus. Würde ich mir denken, sag doch einfach auch Hallo, stell dich vor und sag hier, zieh bitte den Anzug an. Du kannst da hinten nicht noch dafür gehen, das musst du nicht vor mir machen. Nein, ich hab dir einen Anzug gekauft. Ich hab dir einen Anzug gebastelt. Oh cool, dankeschön. Zieh dich aus. Was? Ja, ich will wissen, ob er passt. Die Szene war unnötig. Es ist einfach nur so wir brauchen ein bisschen Drama. Die ist sinnlos, einfach um das, was Drama. Dann danach, dass Brad reinkommen kann und es fotografieren. Brad, das ist nicht so, wie es aussieht. Ja, wenn du dich mit irgendeiner blonden Europäerin einlassen willst, ist das doch deine Sache. Aber leider halte ich davon MJ fern, weil ich will MJ. Ja. Vor allem, sie will ja gar nichts von ihm. Ja, es ist so offensichtlich. Es ist so geil. Ja, sie mag Brad überhaupt nicht. Aber das sieht man halt nicht, ne? Weil Männer sind doof, wie wir wissen. Die Drohnenszene dagegen ist super. Dann ist er so sauer, dass er die Brille wieder aufsetzt, ja. Ja. Ist er ein Ziel? Ja. Datenschutz schreibt Peter auch nicht so genau. Nee, nicht wirklich. Ist er ein Ziel? Ja. Drohne wird geschickt. Ich leite so Angriff geil. Ein. Boah, Peter, ist das eine Brille? Gib mal her. Bam, klatschen K.O. Ich meine, das ist so geil. Weil er dann eine Sekunde nicht auf seine Kraft aufpasst und schlägt ihn sofort K.O. Ja, das ist so gut. Hast du gerade Flash geschlagen? Nein. Nein. Peter, wir haben es nicht gemerkt, aber. Wie war das? Ich glaube, die Brille steht dir gut oder sowas? Er sieht halt mit den gegebenen Haaren noch oben, sieht er wirklich aus wie Stark. Ganz kleinen Moment. Ja, ist ja auch ein ganz großer Zufall, natürlich. Jetzt weiß ich wenigstens wieder, was ich mit Batsch gemeint hatte, als ich hier aufgeschrieben habe. Ja, Batsch! Ich habe mir nur Batsch aufgeschrieben, weil es ist einfach so. Batsch und Bud Spencer dazu. Ja. War es nicht so, dass der dann ohnmächtig auch war? Ja, ja, war er. Ja, der war ohnmächtig. Au, macht's auf. Da vorne eine Babybergziege. Was, eine Babybergziege? Und alle gucken dahin. Keiner kann alle nicht gucken. Hin. Man und springt er, nach oben und schießt die Dings ab, die was auch keiner Drohne. Merkt, die Explosion. Nein, nein. Und der landet dann mit dem wüsten Hahn dann wieder auf dem Boden. Ja, es muss eine dieser Silent Explosion Drohnen gewesen ja, sein. Ja, ja, natürlich, weil die sind ja für Stealth-Missionen gebaut worden. Die hatten Schalldämpfer gehabt an einem Explosionszünder oder so. Ach so, natürlich. Sag das doch gleich. Ich mag die Szene mit Quentin auf dem Dach. Das Problem ist, wenn du weißt, wer Quentin ist, findest du sie fast schon wieder. Ja, ja. Ja, ja, richtig schon. Aber dennoch, Peter will einfach nur ein normales Leben und wird immer wieder zu Boden gestoßen. Es ist halt wirklich so. Es ist halt beides. Auf der einen Seite ist es dieses typische Peter Parker, er hadert mit Peter Parker und Spider-Man sein. Ja. Aber er sucht ja auch nach Tonys Tod, zwingt wieder nach einer Vaterfigur. Richtig. Und da kommt halt jemand, der sich genauso verhält. Und es ist halt... Der eine ähnliche Ausstrahlung hat, der auch ein Held ist, der mit ihm auch darüber reden kann. Ja. Ja, und wie auch schon gesagt am Anfang, sein Peter-Tingle funktioniert noch nicht. Deswegen sagen auch die Leute, oh, warum hat er den bei denen so leicht vertraut? Weil erstens Quentin es so gut hingekriegt hat, so gut schauspielern kann. Und zweitens, weil halt diese Reizfunktion von Peter noch nicht funktioniert, noch nicht richtig funktioniert. Sie funktioniert teilweise. Ja. Richtig, ja, sie funktioniert teilweise. Normalerweise kann Peter sofort erkennen, ob du lügst oder nicht. Ja, das Problem ist, dass bisher in keinem Film der Spinnensinn gut rübergebracht wurde. Das ist das Problem. Ja. Ich finde super, wie MJ Peter komplett verunsichert. Du siehst gut aus, ha? Das ist nur, weil ich gut aussehe, bin ich hier zum Objekt für dich. Was? Nein, ich hab dich doch nur verarscht, danke. Ja, das ist aber dieses Teenager-Geplänkel einfach. Das ist so. Aber die wirklich diese Anziehung zwischen den beiden, es ist so. Du denkst die ganze Zeit, nehmt euch doch einfach ein Zimmer. Es ist so, wie es knistert zwischen den beiden. Es ist ja fast schon widerlich. Es ist so. Oh, europäischer Abklatsch von Spidey. Wer ist das? Das ist Night Monkey. Bloods Night Monkey. So, Gott. Das ist. Es war ein ganz netter Fight gegen den Elestra. Die Elestras gibt's auch in den Comics. Oder die Elemental, sorry. Die Elementals gibt's auch in den Comics. Sind aber auch nur so 0815 Bösewichte. Ja, das sind die Sunday Morgan. Das ist für mich so ein Captain Planet Feind. Ja, das ist so. Ja. Captain Planet. Held der Erde, ganz genau. Und jetzt habe ich das Intro wieder im Kopf, Junge. Gern geschehen. Captain Planet. Held der Erde. Auf jeden Fall, der Kampf ist mega gemacht. Also er ist wirklich mega gut. Und du siehst wieder die ganze Lightshow, die er halt als Mysterio abzieht. Und wie halt Peter die ganze Zeit, wie Spider-Man immer macht, darauf aufpasst, dass niemand Schaden dabei nimmt. Richtig, ja, genau. Weil das macht er immer. Halt, das war ja schon bei Endgame so, dass wenn einer gerettet war, dann war es meistens Spider-Man, der ihn aus der Schusslinie genommen hat. Da muss man echt mal drauf achten. Ja, das ist... Ja, Spidey ist halt derjenige, er will eigentlich gar nicht im Vordergrund sein. Er will einfach nur helfen. Er ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ja, sehr richtig. Richtig, er will ja nur helfen. Er will kein richtiger Held sein. Das will er eigentlich gar nicht. Er will eigentlich nur den Leuten helfen. Das Problem ist halt, dass er halt ein guter Anführer ist und auch der Stärkste ist. Ja, richtig. Dann gibt's halt, nach dem Kampf gibt Peter die Brille auf und gibt sie Quentin. Und dann, was folgt, ist einer der besten Plotwits in MCU, finde ich. Weil ich hab, wir Leute, die Mephisto kennen, wussten schon, okay, gut, da ist irgendwas Mysterio, im Argen. Mysterio, nicht Mephisto. Leute, die, Mephisto ist jemand anders. Sorry, Mysterio kennen. Leute, die Mysterio nicht kennen, die waren da komplett überrascht und überrumpelt. Und ich fand's cool, wie sie es gemacht haben. Das Quentin ihn komplett verarscht hat, fand ich so geil. Was für ein ekelhaft guter Schauspieler ist, wie er wirklich fünfmal die Brille ablehnt. Ja. Oh nein, auch unter, auch unter der Gefahr, dass er sie vielleicht doch wieder mitnimmt. Richtig. Und wie sich dann wirklich die ganze Bar auflöst, dass nicht ein einziger echter Mensch da im Raum war, außer seine Compadres. Ja. Ja. Das ist irre. So, es ist so alles geil. Auflöst, denkst du so, holy fuck. Es ist ja, und dann, Mysterio. Ja, und dann sitzt hier da dran, nehmt mir diese scheiß Dinger ab. So, ja, das war eindeutig er selber. Vor allem, wie sich seine ganze Mimik zu so einem richtig widerlichen Grinsen hochzieht, ja. Das war doch gar nicht so schwer. Absolut. Und das nur, weil Tonys Erfindung lächerlich gemacht hat. Barf? Ja, aber du nennst es meine Erfindung Barf? Oder im Deutschen Senf. Ja. Das ist eine ultimative, einfach nur eine ultimative Rache an seinem Boss. Vor allem finde ich so geil, dass der William ist der Wissenschaftler, der von Obadiah angebrüllt wurde im ersten Teil. Tony Stark! So gut. Ja, weil er danach keinen Bock mehr hatte. Es ist super. Obwohl der Tony Stark nicht so viel für konnte, nur weil Tony halt intelligent ist und das bauen konnte und Jebediah deshalb angeschrien hat. Weil Jebediah einfach ein scheiß Chef war. Es ist halt, alle gefeuerten Mitarbeiter, die, und also ich habe geschrieben, alles gefeuerte Mitarbeiter und jede Menge Narzissmus. Die meisten sind für ihre eigenen Fehler verantwortlich und wurden deswegen entlassen. Und das sind alles durch die Bank narzisstische Penner, die meinen, dass jemand anders schuld ist daran ist, dass sie entlassen wurden. Ja, nur nicht sie selbst. Nur nicht sie selbst, richtig, ja. Also sie haben ja alles, nur, dass sie halt nicht selbst an Schuld sind. Richtig, aber sie haben ja alles richtig gemacht. Aber ich mag auch, dass Tony Quentin wirklich gefeuert hat, super. Weil er gemerkt hat, wie labil der ist. Ja. Er hat mich gefeuert, weil er sagte, ich bin labil. Ich bin instabil. Und so weiter. Das finde ich halt ein bisschen, das kommt dann auch immer später, kommt es ja immer mehr durch. Also, ja, bist du. Ja, er wird ja immer paranoider und immer verrückter. Ja. Ah, das halt, also das fand ich halt auch so geil. Ich fand dann, William ist der Wissenschaftler von Obadiah angebrüllt worden. Da habe ich so, oh Mann, stimmt. Eine wichtige Szene ist, haben wir noch vergessen, wo das Peter einen der Projektoren von den Drohnen abgerissen hat mit seinen Fäden, die MJ aufgehoben hat. Die dann MJ aufgehoben hat, richtig. Hätte der Peter-Tinge nur funktioniert, habe ich geschrieben, ja. Ja, aber bei ihm ist es auch so, ich glaube, das ist doch gefühlsmäßig, weil er ist ja komplett durcheinander, wegen Tony, wegen MJ und so weiter. Seine komplette Gefühlslage ist ja komplett durcheinander, außer er ist ein Teenager, richtig. Also, wir dürfen nicht vergessen, er ist nicht irgendwie 20, 25, 30. Bei ihm ist gerade ein riesen chemischer Amok-Cocktail im Kopf. Ja, im kompletten Körper. Zusätzlich die Spinnensinne plus die Trauer über Tony und alles, was du aufgezählt hast. Richtig, ja. Peter und MJ gehen auf einen Spaziergang. MJ berumpelt Peter damit, dass es Spider-Man ist. MJ, ich bin. Du bist Spider-Man. Was? Was? Was? Nein? Ich bin nicht Spider-Man. Ist doch logisch, dass du Spider-Man bist. Ich so oft wie du verschwindest und du wieder auftauchst. Ich hab dich die ganze Zeit beobachtet. Wie kommst du darauf, dass ich Spider-Man bin? Naja, Washington? Oder, nee, doch, Washington war's. Ja, ja. Du bist immer weg, wenn Spider-Man da ist. Irgendwie, das war der Konklusion von ihr. Ja, und dann zeigt sie ihm die Drohne, was ich auch gut finde. Und dann zeigt sie ihm die Drohne und dann rennen sie rein. Ich war mir nur zu 20% sicher. 67% war sie sich sicher, dass sie recht hat. Ja, ja. Oh Gott, das ist ein riesengroßes Problem. Dann atmen wir durch. Ja, ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Ich hab jetzt keine Zeit, mich zu rechtfertigen. Ja, Tom Hollands Walkout-Routine? Jesus Christ. Ja, der ist es kein Wunder, dass er so rumhampeln kann, wie er es kann. Dadurch, dass der so dürr ist, aber gleichzeitig so muskulös. Es ist so krass. Es ist super definiert, ja. Absolut super, ja. Ich finde es super, wie Zendaya ihn ganz kurz anguckt. Und sich umdreht, ab da war klar, alles klar. Nee, ich mag ja, dass sie, so erst guckt sie nur an, wie er sich aussieht, macht keine Anstalten, sich umzudrehen. Ja. Und das könntest du, ja, klar. Und dann versucht sie sich aber trotzdem wieder umzudrehen, um zu gucken. Und dann steht Ned in der Tür. Ach, das ist für ein Kostümfest hier in der Gegend. Ja, genau. Sie weiß Bescheid. Ah, cool. Wo er sich dann vor ihr profilieren muss, dass er ja schon länger alles weiß. Ja, dann kommt die fantastische Peter-Hologramm-Szene mit Mysterio. Alles nur mit Hologrammen gemacht. So gut. Ich meine, es ist ein Film, es ist wurscht, aber es ist ja alles, alles nur, nur Hologrammtechnologie, was da passiert. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, nicht, dass das irgendwelche irgendwie, keine Ahnung, dass er sich nicht bei Scarecrow so kurz das Zeug ausgeliehen hat. Ja, ja, irre. Ich meine, es ist dem Film absolut zuträglich, es stört mich auch nicht, aber zwischendurch ist ja alles nur Hologrammtechnologie, schon klar. Mhm, auf jeden Fall. Dieses komische Gebäude hat auf jeden Fall nur zum Hologramm umgebaut. Damit wie er mit Gewalt die Schuld für Tony aufbürdet, dass ihn vor sein Grab den Iron Man aufstehen lässt. Oh. Ja, also, boah. Dies ist ein kleiner Glimpse gewesen auf Marvel Zombies. Lest den Comic, der ist super. Schaut auf keinen Fall die What-If-Folge. Auf keinen Fall die What-If-Folge. Marvel Zombies ist eine der... ist doof. Marvel Zombies ist einer der besten Comics, die es überhaupt gibt. Da gibt es mehrere Teile von, aber das Original ist klasse. Kann ich einfach so empfehlen. Es ist halt... Ich finde das halt so geil gemacht, auch diese Schuldzuweisung, dieser Tod und so weiter. Du merkst halt wirklich, das ist Mysterio perfekt eingefangen aus den Comics. Genau so. Seine Art, seine Art zu manipulieren und seine Technik, die er benutzt. Perfekt eingefangen, absolut. Ja, aber wie er dann den Doppel-Fade-Out macht, ist irre. Ja, richtig cool. So, Fury hat ihn erschossen. So, und jetzt sagst du mir, wen du es noch erzählt hast. Komm, ich weiß, dass es noch jemand ist. Ja, den und den. Sind die jetzt in Gefahr? Ach, Peter, du bist so vertrauensselig. Aha, Peter. Und er wird vom Zug erfasst. Diese Szene ist unrealistisch. Wird vom ICE überrollt. Ja. Oder mitgenommen. Vom ICE überrollt. Kann nicht sein, das ist ein deutscher Bahnzug. Wollte ich, genau das habe ich auch geschrieben. Sie sehen, das ist das unrealistische Szene im kompletten Film, weil niemals wäre dieser Zug pünktlich dort da durchgefahren. Weil es ist ein deutscher Bahnzug. So. Es war ein deutscher ICE, der aus irgendeinem Grund bis nach Holland durchfährt. Der bis in die Niederlande gefahren ist. Die sind alle so nett hier. Von ja, Berlin aus. Der muss eine Weile gefahren sein, um genau zu sein, 3 oder 4 Tage. So lange dauert es, glaube ich, nicht im ICE, aber ist auch wurscht. Und es ist ein deutscher ICE, 3 oder 4 Tage. Dann wacht er in der Zelle. Dann wacht er in der Zelle auf mit den anderen Holländern. Mit den nettesten. Alle sind so nett hier in den Niederlanden. Alle sind so nett hier. Ja, es ist sicher, wir haben dir das Trikot gegeben, weil es sah aus, als wäre dir kalt. Hm, danke. Oh, danke. Wie er sich dann selber befreit, ja, indem er einfach das Vorhängeschloss abreißt. Ja, so knack, so wow! Der eine steht da dran. Wir machen die Tür wieder zu. Kann ich mir kurz ihr Handy geben? Ja, natürlich. Oh, alle sind so nett hier. Ich meine, die Holländer sind ein sehr freundliches Volk. Die Niederländer, Verzeihung. Sind wirklich ein sehr freundliches Volk. Ich muss sagen, ich habe es aufgeschrieben, das hat mich irgendwie an das Kanada-Klischee erinnert. Ich wollte es gerade sagen, das sind die Kanadier in Europa. Das sind europäische, genau. Sind die europäischen Kanadier. Vor allem, weil sie ja danach auch noch nicht ausbrechen, sondern einfach die Tür zumachen. Ja. Ja, ist super. Das sind die europäischen Kanadier. So der telefoniert gerade mit seiner Frau. Gab's auch noch. Ja. Also die sind ja, genau. Best Homie mit ihrem Zellenwärter. Das ist super. Vor allem, wie er die Maske aufhat, wie ist so geil. Ja. Echt? Ach ja, stimmt. Diese komische schwarze Maske, die er da aufhat. Ja, und er guckt ihn nur an, wie er mit seiner Frau... Und du spürst so wie in seinem Kopf, weird, und geht. Weird, so geil. Und dann, Happy, bist du's wirklich? Happy, allzu Hilfe. Das war ganz kurz... Echt mit hart. Also, Happy, bist du es wirklich? Bist du es wirklich, Happy? Naja, so ja, weil er halt Happy mit Tante May flirtet. Da würde ich auch alles für Peter tun bei der Tante. Ja. Ja. Sag mir etwas, was du wissen kannst. Ja, du weißt noch, wo wir im Hotel waren und du den Ab-18-Film hattest und du dann erklärst... Ja, ist okay, ist okay. Ah, Peter baut seinen neuen Anzug und ja, erinnert sehr stark an Tony. Ja. Am schlimmsten, also schlimmer am schlimmsten fand ich das. Am besten fand ich das, wo ACDC. Ah, cool! Ich liebe die Scorpions! Oder Led Zeppelin, ja. So. Und denkst du so, komm schon, so blöd ist Peter nicht. Also. Aber egal. Aber wie er sich auch vorher ausholt, ja, diese ganze Verantwortung und ich vermisse ihn und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und Happy nur so, du wirst nie Iron Man sein. Niemand wird Iron Man sein. Nicht mal Tony war Iron Man. Ja. Und das Wichtige ist, was du jetzt machst. ja, wir müssen das und das und das tun. Nein, was machen wir jetzt? Und dann ruft er Nick Fury an mit einer kodierten Nachricht. Ja, das war super. Immer noch, sie haben ihr Surfbrett irgendwo vergessen? Es war so gut. Dann der Fight, der Angriff auf London und der ganze Fight. Aber wenn sie der ganze Plan dahinter von Beck ist einfach nur, ja, wir zünden das jetzt in London und bringen die Kids um. Und seine Kollegen so, ja, okay. Okay. Er ist bestimmt der größte Held, den es zukünftig gibt. Ja, ja, er will sich ja nur zum Helden aufbauen, vor allem dieses Cape. Janet, bist du mit dem Cape fertig? Ich muss doch noch ein bisschen bügeln, beeil dich. Hier kommt ja gleich eine große Pressekonferenz. Nee, so, ich werde wahrscheinlich bald der Queen die Hand schütteln. Ja, ja, so, what the fuck, du... Da hat die Queen noch gelebt. Du widerlicher Sack. Ja, ja. Du widerlicher Sack. Ah. Gut, die Queen war ja auch unsterblich, bis irgendjemand den Stecker gefunden hat. Ja, aber dass ihm halt Kollateralschäden, je mehr draufgehen, desto realistischer ist die Bedrohung. Ja, stimmt, richtig, du hast recht. Und also, dann ist er komplett größenwahnsinnig geworden. Ich fand den Fight, kompletten Fight gut. Ich fand das mit, wo Happy die Kinder rettet und den Schild wirft, die macht das Cap nur. Ja. Ich auch super. Ach, du arbeitest für Spider-Man. Ich arbeite mit Spider-Man. Ich arbeite mit Spider-Man. Ja. Und auch wo dann Peter in diese Simulation springt. Und diese ganzen Drohnen da miteinander verbindet. Es sah so cool aus. Vor allem, es ist halt so aber sick, nur, wie viele Drohnen er kaputt macht. Und es kommen immer noch welche und immer noch welche und immer noch welche. Egal, wie viele er zerstört. Ja. Und dann, wo Peter dann endlich sein Peter Tingle sozusagen endlich aktivieren kann. Das war so gut. Das war so gut. Naja, ja, komm auf mich zu. Vorbei. Ja. Finally, his balls dropped. Und in dem Moment, wo er halt sagt, ach ja, komm und hol sie dir, und einfach nur dran steht, in diesem leeren Raum, oder in diesem leeren, und einfach nur so einmal durchatmen und dann richtig abgeht. Ich liebe das, das ist so cool. Es ist so großartig gemacht, vor allem wie Quentin da wirklich langsam so ein bisschen Schiss bekommt. Ja. Warum feuern die Drohnen nicht? Ja, weil du im Bereich der Kugel bist. Sie sollen alle feuern, dann wird er getroffen. Ja. Das erinnerte mich irgendwie dieses alle feuern, nämlich irgendwie an Gary Oldman in Leon den Profi. Everyone! Das erinnert mich immer wieder daran. Und dann hat der Quentin gedacht, er hätte ihn outplayed, hat er aber nicht. Ja, das fand ich so geil, wo er auf ihn schießt und er einfach die Knarren herumhält. Bam! Ja. Du kannst mich nicht mehr austricksen. Oh! So gut. Okay. Und der dann eine Frage, der steht dann hier, fuck. Weil ich es mir hier nebeneinander notiert habe, gab es nicht noch eine Szene mit Happy und den Kids? Ja, wo ich gesagt habe, wo Happy den ja, Schild schmeißt. Ja, wo die auch beichten. Ja, genau, wo Happy dann dran steht und beichtet, ich stehe auf Peters Tante. Auf Spider-Man's Tante. Ich bin in Spider-Man's Tante. Genau, ich bin in Spider-Man's Tante verliebt. Ich dachte, wir scheren. Aber die Szene, die ist mir nochmal hängen geblieben, selbst als ich jetzt nochmal geguckt habe. Ich habe mein Leben nur mit Videospielen vergeudet. Das ist keine vergeudete Zeit, Ned. Nein, das ist keine vergeudete Zeit, Ned. Das sind Skills, die du dir alle antrainierst. Sehr richtig. Richtig. Ich mag es nicht, wenn Filme es darstellen, als wäre es vergeudete Zeit. Ja, das machen halt viele Filme leider. Hat es einem Quentin Spaß gemacht? Hat es einem Lebensfreude gebracht? Wenn du beides mit Ja beantworten kannst, ist es nicht verschwendet. Sehr richtig. Richtig. Quentin stirbt. Was ich aber auch krass finde, dass es tatsächlich einer der ersten Bösewichte ist von Spider-Man, den sie haben sterben lassen. Also wirklich sterben lassen. Ja. In dem Teil, der Green Goblin ist ja eh gestorben. Ich bin ja froh, dass Edith da nicht eine erneute Übertragung gebraucht hat, sondern einfach nur, hi Peter. Willkommen zurück. Ja, richtig. Oh, Peter und MJ Kiss. Oh, die Chemistry ist strotzt einfach nur. Jesus. Ja, der Fernseher brennt ja förmlich. Ja, es ist wahr. Ja, ja. Du merkst halt einfach, dass also, die beiden zusammen sind. Ja, es ist krass. Ich muss tatsächlich sagen, das ist eine Szene, die wurde mir jetzt beim zweiten Gucken wirklich versaut. Ich hatte es euch eingangs erwähnt, ich muss es einfach kurz erwähnen, auch wenn der Film nichts dafür kann. Aber diese Szene wurde mir mit Werbung unterbrochen. Ach, ja. Echt? Und wir sind nicht mehr in Zeiten, in denen man sich gewöhnt, in einem 2,5-Stunden-Film alle 30 Minuten Werbung zu gucken und dann so eine Szene. Die Filme sind auch gar nicht mehr so aufgebaut, dass du da einfach mal lockerlässig Werbung reinpackst. Ja, das sind random Schnitte. Ja, ja, komplett. Und wenn es dir so das Ding zerhaut, das hat die ganze Szene versaut. Ja, das ist halt leider heutzutage so mit dem, hey, zahl mehr oder du hast Werbung. Oh Gott. I hate it. Und dann kriegst du Gummibärchen-Werbung. Da wird gerade so eine Szene aufgebaut und dann Haribo. Weißt du was? Ach, ich vermisse die alten Piratenzeiten, die ich hatte. Ja. Irgendwann kommen sie, als wenn es so weitergeht, kommen die zurück. Wenn es so weitergeht, kommst du zurück, ja. Auf jeden Fall. Ich mag das Ende, wo die Morgenstern gekämpft hat. Ja, ja. Das fand ich auch super. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Und das genau, nur für den Fall. Ned und Betty haben sich getrennt, weil sie haben festgestellt, dass sie einander Hautlift haben. Sie haben sich auseinandergelebt, ja, ja. In 2-3 Tagen oder so. Sie sind halt erwachsen geworden. Ach, sie ist so eine starke Frau. Du bist so stark, das ist so geil. Du bist so weise, hat sie, glaube ich, gesagt. Du bist so weise, es ist so bescheuert, einfach nur. Happy und Ombay daten nicht wirklich, was ich auch gut finde. Es ist ein Date, es ist Summer Flirt. Oh. Nee, wir schauen mal, was noch wird. Ja, nichts Besonderes. Ja, wir schauen mal, was noch wird. Ja, genau. Was ich geil finde, ist, wo Peter durch die Gegend schwingt und mit MJ textet und sie schreibt, don't text and swing, finde ich geil. Weil er auch genau dann geil. Fast gegen den Bus ballert. Ja. Ich finde super, dass sie es hasst, durch die Gegend zu fliegen. Oder durch die Gegend zu schwingen. Du wirst es lieben. Das, und nicht das, so wie Kirsten Dunst damals. Ah, es ist ja so lustig, haha. Ja, ich hänge an der toten Schaufel. Toby Maguire hat seinerzeit auch deutlich langsamer geschwungen. Als er sie auf dem Arm hatte, auf jeden Fall. Er war nicht so akrobatisch. Dann setzt sie ab. Okay, das machen wir nie wieder. Das fand ich super. Und dann, erste Szene nach dem Abspann. Quentins letzter Plan. Und das beste Cameo des Films. J. Jonah Jameson! J. Jonah Jameson! Cameo! Der, den Spider-Man wirklich braucht. Ja. Da. Das ist sein eigentlicher Nemesis. Spider-Man war so nichts geil. Anderes als den einzig coolen und wahrheitsliebenden Charakter, den es gibt. J. Jonah Jameson. Ich fand das so geil, als er aufgetaucht ist. Ich bin ein Fan von J.J. Vor allem, wie er dann da auftaucht. Ja, es war doch die ganze Zeit klar, dass er nur Macht wollte und mit Mysterio der einzig echte Held gestorben ist. Was ich so geil finde, ist, haben sie ihn altern lassen. Essen ist es halt J.K. Simmons, ist es klar. Dass er seine Rolle wieder gekriegt hat, fand ich geil. Erstens, sie haben ihn altern lassen. Und zweitens, sie sagen halt auch, die kontroverse Zeitschrift. Daily Bugle, die kontroverse Zeitschrift. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist der Daily Bugle nicht mehr die erfolgreichste Zeitschrift in New York gewesen, sondern nur so ein kleines Blatt. Und der kriegt den Hammer des ganzen Dingens. Das fand ich super. Jetzt musst du dir vorstellen, warum liebe ich J. Jonah Jameson? Er macht aus dieser Zeitschrift ein Weltimperium. Ja. Er kann aber dann richtig managen. Ja. Aber das Beste kommt ja noch. Oh, der größte Hammer kommt ja noch, Jungs. Freunde. Und zwar Peter Parker. Oder Spider-Mans Name ist Peter Parker. Und was sagt er auf Deutsch? Auf Englisch sagt er in seiner Maske, what the f... Und dann ist es vorbei. Was zum Teufel, sagt er, glaube ich. Ja, was zum Teufel. Und auf Englisch sagt er, what the fuck. Und dann... Tja, jetzt ist es offenbart, die Welt weiß es jetzt. Jetzt haben wir dann noch die zweite Abspannszene. Maria und Fury sind eigentlich gar nicht Maria und Fury. Was auch erklärt, warum Quentin ihn überhaupt Nick Fury an der Nase herumführen konnte. Richtig, und was auch erklärt, warum am Anfang Maria Nick zu ihm gesagt hat, anstatt Fury. Sind eigentlich Skrulls, und das sind eigentlich die beiden Skrulls, die in Captain Marvel dabei waren. Also der eine wird gespielt von Ben Mendelsohn. Mm. Oder wie heißt der Vorname? Ja, Ben Mendelsohn, das stimmt schon. Ben Mendelsohn, richtig, ja. Und ich liebe den Kerl, der ist super. Und die sind eigentlich da unterwegs gewesen, anstatt von Nick Fury. Nick Fury sitzt nämlich oben auf irgendeinem Raumschiff. Ja, das war aber sehr überzeugend. Ja, aber jetzt muss es Nick trotzdem sagen. Nein, ist doch alles gut gegangen. Du musst es ihm sagen. Ist doch alles gut gegangen. Es ist doch alles gut gegangen. Ja, ich rufe ihn ja schon. Du, Nick, Es ist hier einiges schiefgegangen. Du musst wiederkommen. Kannst du mal bitte zurückkommen? Ich komme hier nicht mehr mit dann, klar. Dann legt er auch mitten im Satz auf und es sieht so aus, als wäre er irgendwo in den Tropen. Dann schaltet er den Bildschirm vor sich aus. Steht, naja, wo sind meine Schuhe? Er steht so gechillt auf, so, dass er sich, er hat nur noch gefehlt, dass sich der Bauch kratzt dabei. Ja, naja, ja, schon. Halt auch mal Urlaub gönnen. Ja, ja, aber wirklich so, in Bermuda Shorts und alle so patsch, patsch, patsch. Wer hat meine Schuhe? Ich stelle mir das so vor, der Typ ist eh dauernd am Arbeiten und dann hat er in seinem Büro sich nach 20 Jahren endlich mal so 2 Tage Urlaub gegönnt. Und da geht wieder alles schief. Da ist er mal für 5 Tage nicht da. Ja. Ich finde es halt krass, dass der die ganze Zeit auf dieser Raumstation geblieben ist, nach Captain Marvel. Dass er die ganze Zeit da oben geblieben ist, fand ich krass. Hättest und, du da je wieder weggewollt? Vermutlich nicht. Und das Ganze schlägt dann eine extrem lange Welle zu Secret Wars, war das, glaube ich, die Serie. So, Secret Wars. Ich spoilere euch jetzt schon mal, die Serie ist Bullshit. Die Serie ist kompletter Bullshit und ruiniert mehrere Charaktere. Aber dazu kommen wir noch. Zu gegebener Zeit. Zu gegebener Zeit. Alles im Allen ist, finde ich persönlich, ist ein sehr guter Film. Ist eine Steigerung zum letzten Tom Holland, finde ich persönlich. Ich mag den, ich finde den super. Auch wenn da manche Szenen, die wirklich cringig sind. Aber macht ja nichts, das ist ein typischer. Es soll ja auch so eine Art Teenie-Drama sein. Das, was cringe ist, das soll auch cringe sein. Das, was ist cringe, soll auch cringe sein. Dennoch, ich finde Jack Gyllenhaal als Mysterio absolut fantastisch. Das ist einer der besten Bösewichte, die sie porträtiert haben. Einer der wenigen guten Bösewichte, ja. Einer der wenigen guten Bösewichte, die sie porträtiert haben aus den Comics. Für mich kriegt der Film eine 8 von 10. Absolut. Ich finde ihn so großartig. Ja, den kann ich mich eigentlich so anschließen. Weil nach Thanos muss ja eigentlich wieder ein charismatischer Bösewicht her. Thanos war ja. Ja, schon. Ja. Und da haben sie mit Jack Gyllenhaal als Quentin Beck eigentlich da eine gute Lösung gefunden, finde ich. Ich finde den auch Film nur, dafür. Zwar nur einmalig, aber nicht schlimm. Das ist ja, nur klar, einmalig da. Umso besser. One-Trick-Pony, lieber so. Ja, und, ja, absolut. Ich finde den Film dafür, dass er eigentlich relativ lang ist, sehr kurzweilig. Das stimmt, der ging ziemlich schnell vorbei, ja. Obwohl er eigentlich 2,5 Stunden ging. Der geht 2,5 Stunden, hat sich aber wirklich nicht danach angefühlt. Und dementsprechend schließe ich mich mit der 8 auf jeden Fall an. Wie schaut es bei dir aus, Markus? Ja, bei mir, ich gebe dem tatsächlich eher eine 7 von 10, einfach weil mir das Drama nicht genug Drama war. Und ich es schade finde, dass Mysterio einfach mit einmal abgebügelt ist. Gerade so einer, der so ein Trickser ist, ein Täuscher, jemand, der die Leute verarscht, den kill ich nicht einfach nach dem ersten Mal. Ja, das Multiversum kommt ja jetzt mit Doomsday, alles gut. Oh, hör auf, bis jetzt taucht er nicht auf, wir müssen gestanden sein. Tja, das war im Prinzip, könnte man tatsächlich das als letzte Folge ansehen von den Guten, bevor es richtig nach unten geht, aber... Jetzt ich habe kommt dann mir gedacht, wirklich nicht noch ein Marvel-Cast. Aber ich hatte am Anfang ja gesagt, dass wir uns durch das MCU schauen, aber vielleicht auch was anderes. Und dann dachte ich mir, weil jetzt kommen wir nämlich zu den Serien und die erste Serie, die wir anschauen müssen und besprechen müssen, wenn wir wollen, je nachdem, wäre dann WandaVision. Und das Ganze ist ein bisschen schwieriger, weil das sind, wie viele Folgen sind das? 12? 8? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und da bin ich doch so ein bisschen am Fallen, wie wir das genau machen. Eine Art Einblick habe ich, wie wir es genau machen. Eine Idee habe ich, wie wir es genau machen können, aber bin mir noch nicht so ganz sicher. Deswegen dachte ich mir, bevor wir uns zu WandaVision begeben, indem ja dann auch irgendwann in dem MCU die Mutanten auftauchen, gehen wir einfach mal durch das komplette Universum der X-Men durch. Und yes, wir reden beim nächsten Mal über den ersten X-Men aus dem Jahre. Ist es 2000 gewesen? Ist der 25 Jahre alt? 2000 oder 2001, ja. Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall reden wir beim nächsten Mal über den ersten X-Men-Film. Ich darf gespannt sein, weil ich bin kein Fan von den X-Men. War ich noch nie. Ach komm, die X-Men sind geil. Gerade die ersten drei sind gut. Aber da kommen wir dann ja dazu. Dazu kommen wir dann auf jeden Fall noch. Ich danke auf jeden Fall draußen fürs Zuhören. Ich danke euch meine zwei besten Freunde, dass ich wieder mit mir hier wird und wieder einmal etwas länger über einen guten Film geredet haben. Wir merken, ja genau, wenn der Film gut ist, reden wir lange drüber. Wenn er scheiße ist, wollen wir einfach nur, dass es hinter uns bringt. Finde ich gut. Jederzeit. Immer wieder gern. Großartig. Okay, damit danke ich euch nochmal und ich wünsche euch da draußen auch nochmal viel Spaß. Beim nächsten Mal freue ich mich auch, wenn ihr da seid, wenn wir dann reden über den ersten X-Men mit Hugh Jackman. Man darf gespannt sein. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.